Der große Genosse Kim Jong-il hatte vor 60 Jahren den Weg zur Exekution in der revolutionären Kampfgedenkstätte im Gebiet um das Gebirge Paektu gebannt. Aus diesem Anlass besichtigten die leitenden Funktionäre des Staates und der Armee und die Funktionäre der Partei, Militärorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen die revolutionäre Kampfgedenkstätte im Gebiet um das Gebirge Paektu. Sie legten an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung vor dem Großmonument Samjiyon Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor und besichtigten am 4. Juni das Revolutionsmuseum Samjiyon. Bei der Besichtigung des Geburtshauses von Genossen Kim Jong-il im Geheimlager Paektusan legten sie am Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-su Blumensträuße nieder und verneigten sich. Am 5. Juni stiegen sie auf den heiligen Berg der Revolution Paektusan auf.